Mittlerweile zeigen uns immer neue fantastische Fossilfunde, dass die Säugetiere und ihre heute ausgestorbenen engsten Verwandten, die Mammalia formes, wie Säugetiere geformte, eigentlich schon experimentierten und sich verbreiteten, bevor die Dinosaurier ausstarben. Diese kleinen, aber immer vielgestaltiger werdenden Tiere wimmelten nicht nur zu Füßen der furchteinflößenden Reptilien herum, sondern sie stiegen höher hinauf als diese und flogen sogar um sie herum. Zuerst in den von Nacktsamern beherrschten Wäldern der Jurazeit und später, in der Kreidezeit, auch in Wäldern, in die zunehmend Blütenpflanzen, Bedecktsamer, vordrangen. Im weiteren Verlauf war die vom Asteroiden gezogene Grenze zwischen Kreidezeit und Paläogen, allgemein als KPG-Grenze bekannt, für die Säugetiere nur der Anfang in der Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und den Veränderungen ihrer Umwelt. In der nachfolgenden Periode, dem Paläozän, vor etwa 66 bis 56 Millionen Jahren, begleiteten Säugetiere die Ausweitung der von Bedecktsamern beherrschten megathermalen Wälder über einen Planeten, dessen Oberfläche bis zum Ende der Periode in immer mehr Kontinente gegliedert war. Wie wir aus in der Arktis gewonnenen Klimadaten wissen, stiegen die mittleren Atmosphärentemperaturen, die bei 16 bis 18 Grad gelegen hatten, bis zur Grenze zwischen Paläozän und Eozän vor 56 Millionen Jahren auf milde 25 Grad an. Wie wir in Kapitel 2 erfahren haben, setzten sich die tektonischen Plattenverschiebungen weiter fort, bis die Kontinente ihre heutige Lage erreicht hatten. Insbesondere trennten sich Australien und die Antarktis im mittleren Eozän, sodass eine tiefe Rinne entstand, in der kaltes Polarwasser in Richtung des Äquators fließen konnte. Die neue Verteilung der Meeresströmungen und ihre Beziehung zur Atmosphäre sorgten im Eozän vor rund 56 bis 33,9 Millionen Jahren und Oligozän vor 33,9 bis 23,04 Millionen Jahren für einen Wechsel zwischen wärmeren und kälteren Phasen. Außerdem waren sie der Grund, warum sich die Graslandschaften auf der ganzen Welt verbreiteten und die megathermalen Wälder schwanden, als die Erde im Miozän vor 23 bis 5,3 Millionen Jahren immer kühler, trockener und stärker von Jahreszeiten geprägt wurde. Wie wir aus neuesten wissenschaftlichen Befunden wissen, leistete das von Geologie und Klima verursachte Auf und Ab der warmen, feuchten Wälder während dieser 45 Millionen Jahre einen wichtigen Beitrag zu Verteilung, Artenvielfalt und Evolution der Säugetiere. Am Ende standen die Ökosysteme, die wir heute so ehrfurchtsvoll bewundern. Und nicht nur das. Wären in den Tropen während der Jurazeit keine Wälder gewachsen, das Zeitalter der Säugetiere hätte vielleicht niemals auch nur begonnen. Im Nordosten Chinas, wo die Provinzen Liaoning, Innere Mongolei und Hubei aneinander grenzen, liegt eine der wichtigsten Regionen für Paläontologen, die den weltbewegenden Übergang des Lebens auf der Erde von der Dominanz der Dinosaurier zur Vorherrschaft der Säugetiere verfolgen wollen. Hier haben frühere Vulkantätigkeit und Überschwemmungen weiche Körperteile und ganze Skelette über Jahrmillionen hinweg unter Ascheteilchen und wässrigem Schlamm begraben. Zurück blieben einige der berühmtesten und am besten erhaltenen Fossilienlagerstätten der Welt.